Extra Tobi. Extra Tobi, der Podcast. Politisch, parteilich, nicht neutral, aber ehrlich. Einen wunderschönen guten Abend, Harald. Ja, hallo lieber Extra Tobi. Beim letzten Mal haben wir zusammengesessen, haben einen Podcast gemacht, weil ich ja so rumkandidiert habe und da haben wir über mich geredet. Das war das erste und letzte Mal bislang. Heute machen wir das anders. Heute reden wir unter anderem über dich. Jetzt habe ich mal wieder die Podcaster-Rolle in meinem persönlichen Podcast. Ja, und zwar geht es heute darum, dass du bereit bist, dich als Wahlerfolgskoordinator NRW zur Verfügung zu stellen. Du hast dich ja in der Vergangenheit schon engagiert und hast dich um das Berti gekümmert. Aber vielleicht erzählst du einfach mal eben das Berti und Düsseldorf und... Ja, also ich denke mal, ich bin durchaus derjenige, der jetzt dazu was sagen kann, aber es geht eigentlich weniger um mich, sondern es geht um unseren Wahlkampf für die Bundestagswahl. Und dieser Wahlkampf ist ein sehr großes, sehr langfristiges Projekt, weil wir jetzt gut 6 Monate noch vor uns haben, bis es soweit ist am 22.09. Und die Aufgabe ist natürlich in dieser Zeit, uns wieder in eine Situation zu bringen, in der wir tatsächlich eine Chance haben, diese 5% zu schaffen und damit auch tatsächlich Piraten, wie wir immer sagen, Bürgerpiraten in den Bundestag zu bringen. Ne? Und dafür hat es jetzt in den letzten Wochen ja schon eine ganze Menge Aktivitäten gegeben. Der Vorstand hatte zunächst ja gesagt, sie haben eine Ausschreibung für einen Wahlkampfleiter. Diese Ausschreibung im Dezember hat erstmal keine Resonanz gezeigt, war vielleicht auch nicht gut genug beworben worden in der Basis, aber im Januar ist sie dann verlängert worden. Und für mich war das ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich hätte da schon Interesse, mich zu bewerben und auch damit zu beschäftigen. Aber ich wollte erst mal sehen, was schaffen wir in diesem Niedersachsen-Wahlkampf, wie läuft der Niedersachsen-Wahlkampf und natürlich, wie ist auch das Ergebnis der Niedersachsen-Wahl. Und wie man heute weiß, dieser Niedersachsen-Wahlkampf war anstrengend im kalten Winter, logischerweise auch relativ schwierig. Ich habe mitgefroren. Ich bin zweimal gewesen. Frieren, ja, das war nicht schön. Frieren für den Frieden waren wir unterwegs. Frieren für Freiheit war mein Spruch. Ja. Für Freiheit. Und, aber Frieden ist auch gut. Freiheit und Frieden. Und naja, das Ergebnis war halt dann, dass wir doch in den Umfragen deutlich unter den 5% lagen. In der Regel meistens so um die 3-3,5% noch geratet worden sind. Und das Ergebnis in dieser Wahlauszählung lag dann lange Zeit sogar unter 2% und im Endeffekt waren es dann 2,1%. Und das war ja doch schon sehr enttäuschend, weil man hatte doch gehofft, dass noch irgendwas sich in Richtung 5% bewegt und dass es dann noch deutlich unter die Vorprognosen fällt, war natürlich schon eine Ernüchterung. Und ich habe damals die Gelegenheit dann genutzt und gesagt, okay, mit dem, was ich mir überlegt habe, stelle ich jetzt Fragen in unser Kandidatenportal, wo ja immerhin 86 Kandidaten zur Diskussion standen und habe diese Fragen eigentlich sehr intensiv und umfänglich auch formuliert, sodass ich gedacht habe, okay, bei den meisten wird es sicherlich so sein, dass die sich schwer tun, damit die zu beantworten oder auch vielleicht selber frustriert sind nach diesem Abend. Und war also doch sehr erstaunt, dass ich innerhalb weniger Stunden von mehr als der Hälfte der Kandidaten sehr positive, sehr motivierte Rückantworten hatte. Und der Tenor zusammenfassend war eben jetzt erst recht, wir wollen das, wir machen das auf jeden Fall, auch wenn wir nicht auf die Liste kommen. Und das hat mich natürlich motiviert zu sagen, okay, wenn jetzt so schnell man einen Überblick bekommen kann, dass einfach eine große Motivation da ist, dann kann ich auch meine Erfahrungen da entsprechend mit anbieten und habe mich eben beworben als Wahlerfolgskoordinator. Und danach ging es natürlich darum, wie kann man das Ganze entsprechend auch argumentieren und im Endeffekt auch erreichen, dass der Vorstand... Wobei es ja so ist, jetzt gehen wir ganz kurz auf die Zwischensituation ein. Du bist mit 2 anderen bereits Koordinator zum Koordinator berufen worden. Es hat Unstimmigkeiten gegeben, es hat man wieder aufgehoben und man macht eine erneute Bewerbung mit einer Ausschreibung. Und auf die Details, wie sagt der Politiker, wir wollen ja nach vorne schauen. Genau, das tun wir jetzt auch und darüber sprechen wir jetzt auch. Jetzt wollte ich deswegen von dir vor allem wissen, in Düsseldorf haben wir das Berti, so wird es ja genannt, oder die Berti, das Berti, die Berti, die Berti, die Berti, die Berti. Weil es in der Südbertiusstraße, Südbertestraße und wir hatten geschaut, woraus kann man einen vernünftigen Hashtag machen, der auch irgendwie ein bisschen lebendig ist. Ich hätte ja nur Berti gut gefunden, man hat aber gesagt Berti 149. Ja gut, bei diesem Berti ist eben, wenn man schaut, welche Fundstellen findet man, hat man bei Berti halt den berühmten Berti Vogts, der überall vorkommt. Da hat man dann gedacht, es wird dann vielleicht doch zu sehr durcheinander gehen. Die Wahlerfolgszentrale heißt also Berti 149. Genau. Und unabhängig davon, das ist ja keine vergebene Liebesmühe, ob du jetzt Wahlkampfkoordinator wirst oder nicht, ist es so gewesen, dass du ja schon sehr viel Energie in die Sache gesteckt hast. Du hast aber auch in einer anderen Gesprächsrunde gesagt, na Herr Je, wenn du nicht Wahlkampfkoordinator wirst, engagierst du dich auch. Insofern war das für dich alles erstmal in Ordnung. Wie viel Zeit hast du da schon verbracht? Ja, seit dieser Entscheidung, mich zu bewerben, habe ich mich natürlich intensiv auch darum gekümmert, mein Ziel zu verfolgen, eben ein möglichst großes Team dafür zusammenzustellen, habe im Mumble bei entsprechenden Gelegenheiten, auch im Relive, natürlich auf der AV Pampa mit vielen Piraten gesprochen, habe eben ähnlich wie auch bei dieser Abfrage eine Menge Resonanz erhalten, auch zum Teil sehr unerwartet positive Resonanz, bis hin, dass Piraten gesagt haben, ja eigentlich wollte ich mich da jetzt nicht so wirklich engagieren, aber wenn du das machst, mache ich das sehr gerne und da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Und das hat mich natürlich auch bestärkt, dass wir eine Chance haben, eben Schwung in diese ganze Kampagne zu bringen. Und die eigentliche Konstellation im Vorstand lief eben so, dass man nicht gesagt hat, ich soll jetzt mit dieser Teamentwicklung weitermachen als eben der Beauftragte, sondern man hat im Endeffekt ein Team vom Vorstand konstelliert mit eben zwei weiteren Beauftragten und zu dritt haben wir dann die Arbeiten erstmal gemacht, die anstanden. Und für mich waren es eben überwiegend erstmal Vernetzungsarbeiten mit den anderen Bundeskoordinatoren, unter anderem in Leipzig auf einem Strategiecamp, in Eisenach auf einer Fortsetzung, auf der Marina Kassel beim TDPA und einem auch in NRW beworbenen Termin, wo wir uns dann im Unperfekthaus getroffen haben, um speziell eben über Aspekte des Wahlkampfs NRW zu sprechen. Und diese Termine haben natürlich einige Vorbereitung gekostet und natürlich auch jeweils das ganze Wochenende in Anspruch genommen. Und da konnte ich selber natürlich eine ganze Menge Erfahrungen sammeln, aber auch eben schon meine eigenen Überlegungen auch mit diskutieren und einbringen. Wie sieht es denn jetzt in der Berti aus? Das ist das, was ich jetzt eigentlich wissen wollte. Da stehen schon Möbel. Ja, also die Berti ist von, sagen wir, der reinen funktionellen Seite so, dass man dort eben die Möglichkeiten schafft zu arbeiten, dass es eben entsprechende Arbeitsplätze und Räumlichkeiten gibt. Es gibt Räumlichkeiten, es gibt Computer, es gibt Internet, es ist beheizt. Ja, es ist sozusagen die Basics stehen, die technische Infrastruktur ist noch in der Mache. Es gibt ein sehr umfangreiches Netzwerk in diesem Haus, was aber eben als die Vornutzerfirma verlassen worden ist, relativ rüde mit der großen Heckenschere abgebaut worden ist. Und unsere AG-Technik ist zurzeit dabei, dieses Netzwerk wieder zusammenzuflicken, um dann die Computer anschließen zu können. Ja, im Zweifel kümmert sich ja bei uns ein Abgeordneter auch selber ums Auflegen, ne? Auch das. Ja, ich hatte das wohl gehört. Ja, also einer der Abgeordneten. Hallo Kai. Kai, genau. Hat beim Durchklingeln der Leitungen schon mitgewirkt, um zu schauen, ob überhaupt genügend Leitungen eben in diese Räume hineingehen, die wir jetzt angemietet haben. Und die momentane Planung ist, dass im Laufe der Woche eben daran weitergearbeitet wird, dieses Netzwerk zu installieren. Und wir auch Donnerstag die VDSL-Leitung eben für den Anschluss ans Internet bekommen und um Telefonie machen zu können. Und dementsprechend ist schon die Hoffnung, dass eben jetzt sozusagen diese unerlässliche technische Infrastruktur unserer Netzpartei dann bis Ostern halt auch funktionstüchtig. Also das, was bisher passiert ist, ihr habt das Ding mit Möbeln bestückt, die gab es quasi geschenkt, habt das ganze Zeug dahin getragen und war ja sicherlich eine Menge körperlicher Arbeit. Ihr habt Büros eingerichtet. Sind denn schon Computer physikalisch vor Ort? Physikalisch sind die Computer vor Ort gewesen. Die werden zurzeit eben in der AG Technik von den Spezialisten, die das in die Hand genommen haben, ausgestattet und auch mit Software entsprechend aufgespielt und werden eben im Laufe der Woche jetzt auch wieder in die Berti zurückgebracht und weitere Computer, der geht. Okay, da haben wir also kein Problem. Ja, wir haben kein Problem, aber es ist natürlich schon so, dass das noch eine Menge Arbeit ist und auch eine Menge sozusagen Fallstricke vorhanden sind, sodass also die Hoffnung ist, dass alles glatt geht und wenn alles glatt geht, vielleicht Ende der Woche, Anfang Mitte nächster Woche ist alles parat. Kann aber auch durchaus sein, wenn sich die Fallstricke eben zeigen, dass das dann halt noch ein bisschen länger dauert und erst im April die technische Nutzbarkeit wirklich erreicht wird. Ne? Und das ist natürlich auch ein... Aber die DSL-Leitung, die ist bestellt. Bestellt ist es durchaus, aber da gibt es natürlich auch immer in Anführungsstrichen Lieferzeiten und diese Lieferzeit ist also jetzt zumindest mit einer Bestätigung für Donnerstag angesagt, sodass also Donnerstag physisch die Leitung geschaltet wird und muss aber dann natürlich auch entsprechend ans Netzwerk angeschlossen werden, damit man Voice-over-IP, Telefonie und ähnliche Dinge auch installieren kann. Das Problem mit diesen Magenta-Fritzen kennt man ja, das muss ja auch nicht unbedingt passen. Ich habe da jeder im Leben schon reichlich Erfahrung mitgemacht. So ist das. Also von da. Also sind wir jetzt beim Stand der Berti. Wir wissen jetzt, wie es da aussieht. Und jetzt geht es darum, dass der Landesvorstand NRW gesagt hat, wir machen eine Ausschreibung. Die Ausschreibung ist seit ein paar Stunden online und ich habe nur aus zweiter Hand, meine zweite Hand ist in dem Fall Britta, gehört, dass in der Ausschreibung drinsteht, es wird ein Wahlkampfkoordinator oder es werden zwei gleich gesucht und die sollen dann ein Team sein. Jetzt gibt es ja dann auf der einen Seite die Meinung, es soll einen Wahlkampfkoordinator und einen Stellvertreter geben oder nicht. Wobei ich mir bei dir eigentlich recht sicher bin, wenn, ich sage es einfach ganz offen, wenn wir beide zusammen das machen würden, was ich aber eben nicht leisten kann, wir hätten kein Problem damit, wenn wir hierarchisch gleichberechtigt wären. Das wäre eigentlich total egal. Das sehe ich auch so, ja. Das wäre vollkommen undramatisch. Im Endeffekt damit zu tun, ob und wie man zusammenarbeiten kann, völlig klar. Wobei eben der Vorstand seit der Entscheidung der letzten Vorstandssitzung vergangenen Mittwochabend diese Ausschreibung hier angekündigt hat. Er hat eben einige Tage gebraucht, um sie jetzt von seiner Seite zu erstellen. Zum Glück sind wir ja eine Partei, wo die Basis nach dem Motto lebt, machen, nicht labern. Und entsprechend hat die Basis an dieser Stelle eine Menge getan in diesen letzten Tagen. Und es gibt mittlerweile zwei konkurrierende Konzepte einer Möglichkeit, wie wir weitermachen wollen und sollen. Und an beiden Konzepten bin ich mit beteiligt, sodass man also durchaus auch bei eigenen konkurrierenden Konzepten mit die Federführung und die Beteiligung haben kann. Ne? Und das ist ja Ziel unseres Gesprächs heute Abend, dass wir über die Konzepte reden. Wir wollen gar nicht alle Details rausholen. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dass wir das in einer Dreiviertelstunde hinbekommen und dann hätten wir jetzt noch 30 Minuten. Wir werden für eine Überminute nicht bestraft. Aber deswegen frage ich jetzt einfach mal, was ist Kern der beiden Konzepte, über die wir jetzt sprechen? Also Kern der beiden Konzepte ist einmal im Endeffekt die konventionelle Lösung zu sagen, es gibt einen eben Wahlkampfleiter, um das mal bei der alten Begrifflichkeit zu lassen. Und es gibt eben entsprechende Stellvertreter und Piraten, die sich um bestimmte Themenbereiche befassen. Gut, das ist die Personalie, das ist noch kein Konzept. Und das Konzept ist aber natürlich abgeleitet von den Aufgaben. Und die Aufgaben sind beispielsweise eine der wichtigsten Aufgaben, Betreuung der Listen- und Direktkandidaten, damit die entsprechend Coaching und Support bekommen, um ihre Termine wahrnehmen zu können. Es geht um Bereiche wie den Aufbau einer Aktionsinfrastruktur mit den Wahlkreisen, also eine enge Kommunikation mit den lokalen Wahlkampfkoordinatoren, um zu schauen, was kann man tun, um entsprechend Leben und Energie in den Wahlkreis zu bekommen. Es wird ja erstmal um die Basics geben. Irgendwo müssen, ja, es ist ein leidiges Thema, aber es müssen Wahlplakate aufgehängt werden. Das gehört sicherlich auch dazu, dass die Materialien zum richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Das wird auch Aufgabe der Berti sein. Also diese banalen Dinge, die aber tatsächlich unterm Strich wichtig sind, die darf man nicht vergessen. Auch wenn ich Plakate aufhängen selber ganz doof finde und mir das nie viel Freude bereitet hat. Ich gebe es ja zu, aber es muss sein. Und ich werde auch dieses Jahr das ein oder andere Plakat aufhängen. Aber im Wahlkampf gibt es natürlich noch mehr Dinge. Das heißt, es wird Aktionen geben, ohne jetzt auf eine einzelne einzugehen. Und das gehört auch mit zum Job der Wahlkampfkoordination, diese Aktionen zu planen und zu organisieren? Es gehört auf jeden Fall dazu, diese Aktionen zu begleiten, die eben im Endeffekt ja bei den Piraten vor Ort entstehen. Zum Teil natürlich auch in Diskussionen, die Aktionen in ihrer Struktur erstmal zu diskutieren, um eben beim Ausprobieren der Aktionen schon möglichst viel Qualität reinzubringen und sie dann natürlich zu dokumentieren, um zu schauen, wie ist die Resonanz, was können wir erreichen mit diesen Aktionen, um dann Aktionen weiterzuentwickeln und natürlich in NRW zu multiplizieren, sie aber natürlich auch in den ständigen Wettbewerb mit allen anderen Bundesländern und Piraten zu stellen, die wiederum von unseren Aktionen lernen können und profitieren können und wir von deren Aktionen. Okay. Und dieses Netzwerk, diese ständige Kommunikation, diese Möglichkeit, so etwas überhaupt wahrzunehmen und anzubieten, ist sicherlich ein ganz wichtiger Aufgabenbereich, für den man auch eine zentrale Koordination braucht, damit eben möglichst wenig verloren geht. Gut, jetzt habe ich im Kopf, du bist an zwei Konzepten beteiligt. Das, was die Konzepte ausmacht, dem nehme ich schon mal, du hast mit mehreren Leuten schon dran gearbeitet. Das ist nicht nur auf deinem Mist gewachsen, sondern Das habt ihr schon mit einem Team gemacht. Von Leuten, die eben begeistert sind, zu sagen, ich möchte mich da engagieren. Was ist denn das zweite Konzept? Beim ersten habe ich mir jetzt gerade gemerkt, wir haben einen Wahlkampfleiter, Erfolgsleiter, wie auch immer, und wir haben Stellvertreter. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das zweite Konzept ganz anders aussieht als das, was wir gerade schon besprochen haben zu den Aktionen. Doch, es sieht insofern schon entscheidend anders aus, weil wenn man sich anschaut, welche Aufgaben stehen im Wahlkampf an, kommt man auf Größenordnung 12 bis 15 unterschiedliche Bereiche, die mit großer Energie und Verantwortung auch vorangetrieben werden müssen. Und wenn man sich diese Bereiche anschaut, sind natürlich einige... Mindestens 12 Bereiche, ja, okay. Ja, also es sind bis hin zu solchen Aspekten, dass es natürlich Aktionsfahrzeuge geben wird, vergleichbar eben den bisher bundesweit immer in den Landtagswahlkämpfen eingesetzten Dingen wie der Orange Pearl, einem Schiff, einem Segelschiff, mit dem du ja auch schon öfter unterwegs gewesen bist, und eben dem gläsernen Mobil, was man vor Ort eingesetzt hat, um Bürger eben ins Gespräch zu bringen über Datenschutz. Ja, ich möchte jetzt auf den Unterschied der Konzepte. Ja, der Unterschied. Bei beiden Konzepten werden wir Fahrzeuge haben und Bedarf haben. Ja, aber der Unterschied ist eben so, dass man in dem Grundkonzept sagt, es gibt eben solche Bereiche, wo dann halt irgendwelche Basispiraten sich drum kümmern und im Endeffekt Helfer im Wahlkampf sind. Und es gibt eben das zweite Konzept, wo man sagt, diese Bereiche werden als tatsächliche quasi eigene Geschäftsbereiche der Wahlorganisation gesehen. Und für jeden dieser Bereiche gibt es einen verantwortlichen Beauftragten. Und dieser Beauftragte kümmert sich in jeder Form intensiv um seinen Bereich und schaut auch, dass er dafür genügend helfende Piraten findet, die ihn unterstützen, und ist dann auch im Endeffekt für die Gestaltung dieses Bereichs erstmal quasi autark verantwortlich und muss sich aber natürlich in den Schnittstellen mit anderen Bereichen abstimmen. Und wenn man diesem Konzept jetzt folgt, würde man in dieser Anfangsphase, wo einige Dinge erst eben sagen wir, in 2-3 Monaten wirklich vom zeitlichen Aufwand groß werden, sagen, man kann gewisse Bereiche clustern und zusammensetzen, dann kommt man auf mindestens 7 Bereiche. Und diese 7 Bereiche müsste man aus meiner Sicht eben tatsächlich mit eigenen Beauftragten bestücken und hätte damit ein Team von Beauftragten. Und diese 7 jetzt mal als Zahl, die glorreichen 7, mit denen wir dann unterwegs sind, würden eben ein... Aber ignorieren wir jetzt, dass dein Handy die ganze Zeit Alarm macht, oder? Das hat ja jetzt gerade wieder aufgehört. Lassen wir jetzt mal. Okay, ja. Und hoffen mal, dass die Glorreiche anderes zu tun haben, als mich anzurufen. Und aber wie gesagt, diese glorreichen 7 würden idealerweise sich natürlich darauf committen, zu sagen, wir arbeiten sehr engagiert und mit dem Ziel, eben diesen Wahlkampf positiv zu bestreiten, konsensorientiert zusammen und entscheiden einfach auch gemeinsam gewisse Dinge, wo man sagt, wir müssen jetzt auch vielleicht aus Ressourcegründen bestimmte Dinge für eine gewisse Zeit erstmal hinten anstellen und Ähnliches. Das heißt, wenn ich das mal zusammenfassen darf, das zweite Konzept unterscheidet sich vom ersten insofern, als dass beim ersten gibt es eine Obergott, ich nenne das jetzt mal so, der wirklich in allem die Finger drin hat. Der beliebte Gottkaiser, ja. Ja, genau. Ja. Und der für alles verantwortlich ist, klassisch super hierarchisch. Und im zweiten Konzept sieht es so aus, dass man eben Aufgabenbereiche gliedern würde, wie die Organisation von Fahrzeugen. Hast du noch ein Beispiel? Beispielsweise die Wahlprüfsteine und Wahlprüfsteine. Dann eben die Betreuung der Listen und Direktkandidaten. Ein Feld wäre eben der gesamte Pressebereich. Dann 4 reicht, okay. Genau. Ja. Dann haben wir schon 4 Bereiche, damit man sich vorstellen kann, welche Bereiche das sind. Genau. Da gäbe es dann eigene vom Team beauftragt sein. So, du bist jetzt verantwortlich für diesen Bereich. Mach das da autark. Du bist da verantwortlich. Da kommt auch keiner und sagt dir, nee, du musst das jetzt alles ganz anders machen. Genau. Sondern die Leute machen das immer vorausgesetzt, es funktioniert auch. Und dann kommt eigentlich nur eine Rückmeldung, ich habe Erfolg oder ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Die beiden Varianten gibt es dann eigentlich. Nur so wäre das zweite Konzept. Ja, und bei dem zweiten Konzept, wie auch bei jeder anderen Lösung, muss es natürlich auch regelmäßige Abstimmungen zwischen diesen Bereichen geben, weil es, wie gesagt, zwangsläufig ja Schnittstellen gibt, die eine Rolle spielen. Und bei diesen Abstimmungen wäre eben die erste Hoffnung zu sagen, wir haben tatsächlich Leute, die so gut zusammenarbeiten können, dass man eigentlich sich eben auch ohne eine Schiedsinstanz auf alles einigen kann, was man miteinander vereinigen muss. Aber es ist ja durchaus auch logisch, dass es zwangsläufig unterschiedliche Wahrnehmungen von Situationen gibt. Also ist es dann auch wieder logisch zu sagen, man muss für diese Konfliktfälle im Kleinen, also jetzt nichts Schlimmes, wo man sich jetzt richtig streitet, sondern wo man einfach... Die Wahlkampf aber erfahrungsgemäß zu genügen. Genau, wo man einfach sagt, wir müssen eben jetzt jemand haben, der das jetzt entscheidet, damit wir weitermachen können. Und meine Vorstellung ist eben zu sagen, diese 7 Koordinatoren wählen aus ihrer Mitte im klassischen piratigen Basissinne, wählen sie einen, der ihr Sprecher ist und eben die Letztentscheidung macht, wenn der Konsens nicht so herbeigeführt werden kann. Und das kann man im Endeffekt jetzt in der noch nicht so heißen Wahlkampfphase auch durchaus in den Blick nehmen, zu sagen, es gibt jetzt bei diesen 7 Koordinatoren vielleicht 2 oder 3 oder 4, die sich das zutrauen, zu sagen, ich will jetzt diesen Überblick auch für mich immer sehen und will dadurch auch die Entscheidungsbasis haben, eben solche Entscheidungen treffen zu können. Und dann sagt man das, wir machen das jeweils für 2 oder 3 Wochen, dass eben einer als Sprecher benannt wird in dieser Aufgabe. Und der macht das und nach den 3 Wochen sagt man, okay, machen wir jetzt so weiter oder versuchen wir es mit dem anderen. Ne? Und dann hätte man die Gelegenheit, bis, sagen wir mal, Juni, bis es eben langsam dann wirklich in die heiße Phase geht, diese vorhandenen Kompetenzen auch auszuprobieren und zu erkennen, mit wem funktioniert es am besten. Also wo jetzt ist die Chemie? Muss ich ja sagen, dass mir am 2., ich unterbreche dich auch ganz brutal heute, weil ich auch ein bisschen die Zeit im Kopf habe, an dem zweiten Konzept gefällt mir aus der Hüfte eins wesentlich besser. Wenn viele Leute an einem Konzept arbeiten oder das Konzept steht ja dann an der Ausarbeitung mitwirken, gibt es, je mehr daran mitarbeiten, desto weniger gibt es darüber meckern, weil alle beteiligt sind. Und das ist ja bei Piraten eine große Gefahr. Wenn ein Einzelner nur noch entscheidet, ist der eine der Blödmann, der immer alles falsch macht und der nichts auf die Reihe kriegt. Das ist ja nun mal so. Mein Vorstand ist ja auch nur da, um kritisiert zu werden. Dafür wird er gewählt. Das ist die schreckliche Realität. Das ist die schreckliche Realität, ganz genau. Ja, ich meckere ja auch durchaus mal, muss ich ja zugeben. Aber mein Gott, herrje, aber wenn man natürlich an Dingen beteiligt wird, dann ist die Sache natürlich anders. Weil wenn ich halt auch selber an einer Sache arbeite, wird es dann mit dem Kritisieren schwieriger. Es sei denn, ich würde mich ständig selber kritisieren wollen. Insofern halte ich das zweite Konzept jetzt erstmal so aus der Hüfte für angenehmer. Jetzt, ihr werdet es nicht glauben, liebe Hörer, aber wir haben uns nicht vorher abgesprochen, sondern der Harald ist am Sonntagabend eben reingeschneit. Wir haben gesagt, wir wollen das machen und mal ein bisschen vertonen, was in deinem Kopf so vorgeht. Wir haben aber schon einen gemeinsamen Wahlkampf 2012 bestritten. Wir kommen ja aus dem gleichen Kreis und es ist kein Geheimnis, dass wir beide uns gut verstehen. Deswegen bin ich da auch parteiisch, was den Harald angeht und setze mich dafür ein, dass er zum Wahlkampfkoordinator bestimmt wird. Aber unabhängig davon, dass ich parteiisch bin, muss ich auch fragen, was kannst du anders machen? Wir haben nämlich das Problem gehabt im Wahlkampf 2009, im Wahlkampf 2010 und im Wahlkampf 2012. Damals war ich noch in Wesel, heute bin ich in Borken und 2012 war ich auch schon in Borken und da war es noch schlimmer als in Wesel. Man ist nämlich am Arsch der Welt und damit interessiert es niemanden. Nur um das eben kurz zu erklären. 2012 waren es dann die Anzahl der Wahlplakate, die einfach bei uns zu wenig da waren und was auch viel gravierender da war, es hieß, dass Leute Wahlkampfhelfer kommen sollen, das ist auch nur ein Beispiel. Wenn ich dann gefragt habe, ich habe telefoniert mit damals mit dem JB und der mir wirklich helfen wollte, dass wir hier Leute und Helfer hinkriegen, denn mit einer Kerntruppe von wie viel waren wir, 6, 7 Leuten? 6, 7, ja. Ja, die so den Wahlkampf bestritten haben. Ist das natürlich echt schwierig gewesen. Und eigentlich kam als Antwort, du weißt es noch immer, ja, ist gerade ganz schlecht, weil in Düsseldorf läuft gerade diese oder jene Aktion. In Köln ist gerade das und das. Man muss gar nicht lange fragen. Natürlich ist in Köln und in Düsseldorf immer irgendwas. Weswegen so ein Flächenland wie der Kreis Borken, und das Münsterland ist ja noch viel größer, Kreis Borken ist ja nur exemplarisch, da haben ja alle unheimlich drunter gelitten. Hast du in deinem Konzept irgendwas vorgesehen, wie du zumindest diesen Flächenländern eine Chance geben kannst, damit sie auch Unterstützung kriegen? Oder müssen wir wieder mit so einer kleinen Truppe den Wahlkampf bestreiten? Da die Stimmung in der Piratenpartei umfragebedingt nicht so hoch ist, ist es gerade auch nicht so schick, wie es noch 2012 war, fürchte ich, dass wir nicht mehr so Leute sein werden als damals. Also ich sehe genau dieses Problem und das ist mir persönlich, weil ich ja es kenne vor Ort, sehr wichtig und ich sehe im Moment die wahrscheinlichste und beste Möglichkeit, da etwas zu tun, indem wir eben genau diese Entwicklung von geilen Aktionen so vorantreiben, dass wir erreichen, dass wir eben Aktionen haben, wo wir wissen, damit können wir überzeugen, damit können wir wirklich Menschen begeistern und erreichen, dass es... Geile Aktionen, sag mal eine. Ja, geile Aktionen bedeutet, dass wir die eigentliche Logik des Infostandes ausbauen mit Interaktionen mit dem Bürger, die mehr ist als eben Flyer zu verteilen und eben gegebenenfalls ein Gespräch mit dem Bürger zu führen und eben am Infostand beispielsweise. Es war eine Idee, die damals auch im Unperfekthaus geäußert worden ist, zu sagen, es gibt Staffeleien an dem Infostand, wo Bürger auf Plakaten ihre eigenen Wünsche für den Bundestag aufschreiben können. Und es gibt Staffeleien, an denen Kinder sozusagen ihre Dinge malen können, sodass also tatsächlich es eine starke Möglichkeit gibt, Passanten, Bürger auch länger an so einem Infostand zu halten und eben ins Gespräch zu bringen. Und man kann sich sicherlich noch sehr viele... Okay, genau das, was du jetzt gerade machst, ich wollte ja nur mal ein anderes hören. Also es gibt eben schon auch Ideen für ein paar geile Aktionen, weil es nicht deine Aufgabe wäre, in deinem Konzept, vermute ich jetzt einfach mal, alle geilen Aktionen bereits parat zu haben, sondern das ist ja Aufgabe der Basis, die den... Die Dinge, die müssen wir eben einfach sammeln, und das Entscheidende, wo ich eben dann die Aufgabe eben auch für die Berti oder für die Koordination sehe, ist eben nicht zu sagen, jetzt ist einfach so eine Aktion, die wird irgendwo gemacht und es gibt im besten Falle vielleicht ein paar Fotos davon oder so einen kleinen Videoschnipsel im Internet, sondern man geht wirklich hin und überlegt sich vorher, welche Erwartungshaltung haben wir an diese Aktion. Also was ist jetzt tatsächlich die Erwartung, die wir haben, wie die Bürger darauf reagieren. Und dann schauen wir mit unserer Planung hin, was passiert wirklich. Also wie ist tatsächlich die Reaktion. Und dieses wird eben sowohl natürlich von den Piraten vor Ort ernst genommen, aber wir bringen eben dann auch Piraten mit dazu, die eben jetzt aus unserer zentralen Wahlkampfkoordination kommen, und die begleiten diese Aktion, indem sie sie eben evaluieren, indem sie dabei sind, indem sie mitmachen, indem sie sie dokumentieren, und dann haben wir eine gute Möglichkeit zu sagen, das und das hat funktioniert, was wir uns überlegt haben, hat soweit funktioniert, und daran müssen wir weiter arbeiten, weil vielleicht gewisse Positionen eben doch eher verpuffen oder nicht verstanden werden, und dann müssen wir überlegen, wie können wir es machen, dass es besser verstanden wird. Und wenn wir jetzt auf die Art und Weise über eine Serie von vielleicht 2, 3, 4, 5 Ausprobieren derselben Aktion in einer entsprechenden Weiterentwicklung merken, jetzt haben wir es erreicht, dass das, was wir uns vorstellen, tatsächlich funktioniert, dann können wir diese Aktionen an alle möglichen anderen Stellen übertragen. Da sind wir an dem Punkt, wo der Wahlkampf ganz anders aussieht als 2012. Wo wir nur ein paar Wochen Zeit hatten, sind wir jetzt in der Situation, wo du dir Gedanken machst, dass es Aktionen geben kann, die man ausprobieren kann, wo man Erfolg haben kann, die man verteilen kann, wo die Vernetzung eine andere ist. Also das habt ihr durchaus so offensichtlich im Blick, dass das anders funktionieren muss, als es 2012 funktioniert hat. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch, wenn man jetzt selbst die halb heiße Wahlkampfphase sieht, fast doppelt so viele Wochen, eben statt 6, 12 Wochen, in denen die heiße Wahlkampfphase laufen wird. Mhm. Und wir haben aus der jetzigen Sicht eben noch 26 Wochen, bis es soweit ist. Und wir haben zum Glück diese Zeit, solche Dinge auszuprobieren. Und im Endeffekt, sobald jetzt auch die Wetterverhältnisse eben doch ein bisschen in Richtung Frühling umschlagen, anzufangen, die ersten Aktionen auszuprobieren. Ne? Und da ist eben für mich auch der Blick gerade auf diese, in Anführungsstrichen, Diaspora-Bereiche, wo eben zurzeit wenig Piraten aktiv sind, wo wir mit diesen Aktionen dann auch mit Helfern eben aus anderen Bereichen reingehen können und sie machen können, mit dem Blickwinkel eben auch Neupiraten zu gewinnen. Ne? Und wenn wir das schaffen, dass eben diese Aktionen wirklich so ankommen und so geil sind, dass es vor Ort funktioniert und Neupiraten kommen, können wir damit eben die Region stärken, weil sie dann mit den eigenen Neupiraten diese Aktionen auch fortsetzen können und damit natürlich auch wieder mehr Piraten haben, die daran sich beteiligen und die diese Aktionen auch wirklich fahren und durchführen können. Ne? Und das bedeutet, wenn man das jetzt so sieht, es gibt sicherlich an die 20 Kreise von unseren 53, die im Moment eher sehr schwach sind. Sodass wir wieder bei dem Thema von gerade. Genau, wo wir dann im Endeffekt sagen können, wir haben aber auch 20 Kreise, die stark sind. Und von den 20 starken Kreisen unterstützen wir die 20 schwachen Kreise. Es muss im Endeffekt jeweils ein Kreis einen anderen unterstützen. Und auf dem Wege können wir erreichen, dass wir, wenn wir das gut machen, wenn es überzeugend ist, wenn es Spaß macht, dass eben innerhalb von 1, 2 Monaten tatsächlich neue Piraten gewonnen werden, die dann in den schwachen Kreisen auch da sind, dass sie eben auch wieder zu stärkeren Kreisen werden. Ne? Also im Prinzip ist es ja eigentlich egal, ob du jetzt der Wahlkampfkoordinator wirst oder nicht. Da wirst du dich ohnehin für einsetzen. Das auf jeden Fall. Und das ist auch, ich sag mal, wie immer in der Basis völlig unabhängig von der Beauftragung, weil wir haben ja zum Glück das Motto machen statt labern und solche Dinge kann man auch machen, wenn in der Berti andere Leute sitzen. Ne? Du hast ja auch mehr Zeit schon in die Berti reingesteckt, als du tatsächlich Beauftragter gewesen bist. Ja klar. Also, ja, du sagst es einfach so, ja klar. Ja, im Moment bin ich 4 Wochen Beauftragter gewesen und habe im Endeffekt gute 7 Wochen schon in der Richtung konsequent gearbeitet. Und ich bin jetzt im Endeffekt seit 5 Tagen kein Beauftragter mehr oder 4. Und in diesen 4 Tagen habe ich natürlich auch weitergearbeitet. Und so gesehen ist das mir erstmal völlig egal, ob ich beauftragt bin oder nicht. Und auch in der Basis ist die klare Botschaft, es gibt Dinge, die können wir klasse zusammen machen. Für manche Sachen ist es natürlich hilfreich, wenn die Beauftragung da ist, weil das an anderen Stellen Akzeptanz gibt und eben auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man viel unterwegs ist, die Möglichkeit... Machen wir uns das vor, wenn einer der Beauftragte ist, dann hat sein Wort auch Dingen Gewicht, das ist nun mal einfach so. Klar. Also so ganz hierarchiefrei kriegen wir es auch in der Piratenpartei nicht hin. Schlussendlich muss eine Entscheidung gefällt werden, es muss am Ende jemand verantwortlich sein. Nichtsdestotrotz hast du ja 2 Konzepte in der Pipeline, wobei das 2. Konzept eben weniger Hierarchie beinhaltet, weil es viel mehr Beauftragte gibt für bestimmte Bereiche, was ja auch durchaus ein gangbarer Weg ist. Ja. Das Konzept muss, oder die Konzepte müssen eingereicht sein bis morgen? Ursprünglich hieß es bis Montag 24 Uhr. Da aber die eigentliche Ausschreibung, wie du sagst, jetzt seit einigen Stunden da ist, wären das ja jetzt noch ungefähr 30 Stunden bis dahin. Und der Vorstand hat natürlich durchaus erkannt, dass das vielleicht nicht ganz so fair ist, den Piraten 30 Stunden zu geben, solche Konzepte zu finalisieren. Sodass also mein letzter Stand war, dass eben der Deadline-Termin weiter rausgeschoben wird. Wie gesagt, ich habe die Mail selber noch gar nicht gesehen, also von daher weiß ich jetzt nicht, was da drin steht. Aber mündlich habe ich zumindest die Aussage, dass Montag 24 Uhr nicht mehr steht. Und der nächste Punkt, an dem man eben zumindest intensiv drüber auch mit dem Vorstand diskutieren kann, ist eben der kommende Donnerstag. Bis dahin sind ja jetzt noch gut 4 Tage Zeit. Und dieser Donnerstag ist eben die nächste Vorstandssitzung. Und man wird eben sehen, wie weit die Basis diese Diskussion auch mit begleitet, ob es dann schon soweit sein kann, dass man sagt, wir haben eben hier diese glorreichen 7, die für eine Beauftragung vorgeschlagen werden können, oder ob man eben soweit ist zu sagen, wir müssen auch das jetzt wieder in eine Ausschreibung gießen. Um Gottes Willen, nein, um Gottes Willen. Wieder Riesendiskussionen, Ämter, Pöstchen, Kacke. Das, was wir eigentlich brauchen, ist jetzt, dass da eine Entscheidung gefällt wird. Und ich liebe das in meinem eigenen Podcast. Darf ich das alles sagen? Ja, ich würde es im Krähen jetzt nicht machen. Ja. Um Gottes Willen, nein. Da muss man sich finden und da muss auch schnell der Koordinator, der entscheidend und verantwortlich auch für die Leute ist, sagen, pass mal auf, du bist jetzt dann von mir beauftragt, änder die Begrifflichkeit, nennst dich beauftragt, sondern Unterstützung oder was weiß ich auch, wie auch immer, dass man zusammenarbeitet. Am Ende braucht ihr noch eine Geschäftsordnung dafür. Dann, genau, und dann machen wir ja, ich wollte gerade sagen, GO-Antrag, GO-Schlachten um den Wahlkampf. Richtig, ja, wir werden nur nicht wahlkämpfen dann. Und deswegen muss das alles so funktionieren. Auch wenn wir viel mehr Zeit haben, ist eigentlich auch schon absehbar, dass die Zeit doch wieder knapp wird. Also es muss ja langsam... Ja, zumindest würden wir Zeit verlieren, wenn wir uns jetzt genau an diesen Dingen verschleißen, sondern wir müssen genau in die Richtung gehen, dass wir einerseits natürlich die Basisstruktur der Berti fertig kriegen. Die Dinge haben wir eben genannt, was dann auch zu tun ist. Aber das ist zumindest absehbar, dass es in den nächsten 2-3 Wochen dann auch vorhanden ist als Basis für die Arbeit. Und dann geht es im Endeffekt darum, Schulungen wirklich anzubieten für die Listenkandidaten im Sinne des Coaching und auch für die Direktkandidaten, aber natürlich auch für Infostandpiraten. Und so gesehen wären das ganz konkrete Aufgaben, die eben auch laufen müssen. Und dementsprechend muss es auch Menschen geben, die die Verantwortung dafür tragen. Und von daher ist eben eine Beauftragung zumindest für einige Bereiche jetzt auch vorrangig, und bei anderen Bereichen kann man gegebenenfalls noch ein paar Wochen warten, bis es soweit ist, aber besser ist natürlich, wenn eben der Vorlauf so solide und auch am Anfang noch nicht so unter Druck ist, wie es eben dann ist, wenn es wirklich schon anfängt, wieder zu brennen, dass eben wirklich die Dinge auch laufen müssen. Ne? Sondern wir haben jetzt zum Glück Zeit, gewisse Dinge auch auszuprobieren und einzusteigen in die Feinplanung dann. Und dafür brauchen wir aber auch die Piraten, die das machen. Okay, jetzt mal mit Blick auf die letzten Minuten, die wir uns jetzt noch geben. Wie viele Leute sollen denn in der Berti immer vor Ort sein und die Arbeit machen? Also jetzt in den ersten Wochen haben wir mal so gedacht, dass es so 3 bis 7, 8, 9 sein können, für die eben auch tatsächlich konkrete Aufgaben vorhanden sein können und sollen. Und in der Ausbauphase eben der heißen Wahlkampfkoordination wird es eben diese 12 bis 15 Bereiche geben, die tatsächlich besetzt sein müssen, sodass also der Minimalstand dann tatsächlich auch 12 bis 15 Leute sind. Die immer wieder vor Ort sind. Wobei es natürlich Bereiche gibt, die tatsächlich auch eigene Helfer brauchen, sodass es also dann sicherlich teilweise auch 20 bis 30 sind, die da tagsüber... Okay, Presse. Gehört es auch zur Aufgabe der Wahlkoordination, Pressetermine zu organisieren und Interviews vielleicht auch selber zu geben? Oder so ist es ja durchaus gewesen 2012. Das ist ein originärer Bereich der Gesamtorganisation, wobei wir zum Glück ja eine recht gut aufgestellte AGÖA haben. So dass also im Moment die Vorstellung. Spreche nicht. Also die Arbeitsgemeinschaft Öffentlichkeitsarbeit, die eben in erster Linie quasi unsere Presseabteilung des Landesverbandes ist. Und die Vorstellung zurzeit ist eben, dass 3 Bereiche über unsere aktiven AGs abgedeckt werden können. Und da ist eben der gesamte Pressebereich über die AGÖA abgedeckt, der Veranstaltungsbereich über die AG Events und eben der Technikbereich, der eben schon genannt worden ist, über die AG Technik. Ja. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass eine ganze Menge Leute mitgearbeitet haben, auch an diesen beiden Konzepten, die noch nicht fertig verschriftlicht sind, aber dann verschriftlicht sein werden. Ja. Zum Abgabetermin, wie viele Leute hast du denn in der Hinterhand, die dich unterstützen? Also zurzeit sind es mindestens 40, die an der Stelle schon mitarbeiten. Okay. Mein Ziel ist es tatsächlich im Sinne unserer Kreise und Städte, das sind ja 53, beziehungsweise Wahlkreise sind es 64. Und so gesehen ist es zwangsläufig, dass es einen sehr intensiven Kontakt in jeden dieser Bereiche geben muss. Also dementsprechend muss es mindestens 50, 60 Leute geben, die da zusammenarbeiten. Und da wir alles natürlich gerne doppelt besetzen, um auch eben sich gegenseitig vertreten und unterstützen zu können, werden das 100, 150 Leute sein, die da in diesem Gesamtteam ihre Aufgaben auch übernehmen. Also es ist schon eine große Organisation, die da im Moment im Aufbau ist. Ne? Ja, dann ist das auch gleich mal eine Überleitung zur letzten Frage. Mit 150 Leuten ein Unternehmen zu gründen, die Fraktion muss es mit 70 Leuten machen. Harald, da hast du ein bisschen was vor. Ach, geile Überleitung. Wie bindest du denn die Fraktion ein in die Wahlerfolgsstrategie? Die Fraktionen binden wir zurzeit oder ich auch selber schon recht intensiv ein, indem persönliche Gespräche stattfinden, auch entsprechende Termine mit mehreren Mitgliedern der Fraktionen hat es schon gegeben. Und das Ziel ist zurzeit eine Veranstaltung, die Fraktion informiert, Piraten wirken, anzubieten, in der möglichst viele der 20 Piraten ihre persönlichen Erfolge der letzten Monate darstellen. Alle 20? Möglichst viele, sind wir mal ganz entspannt in dieser Richtung. Und dass sie ihre eben Erfolge zeigen und auch verbunden mit den Zielen, die sie jetzt bis zur Sommerpause, die der Landtag ja immer fröhlich zum Urlaub, zur Ferienzeit hin macht. Und das sind ja auch, wie gesagt, noch gut 3 Monate bis dahin. Und da kann ja noch einiges auch wirklich an Highlights gesetzt werden. Also speziell im ÖPNV-Bereich ist einiges in der Pipeline. Und das soll aber eben in einem Termin im Landtag auch so eindrucksvoll gegenüber dem Bürger und auch gegenüber dann natürlich Listen und Direktkandidaten präsentiert werden, dass man wirklich sie plastisch vor Augen hat, diese Erfolge, und sie in jedem Zusammenhang von Podiumsdiskussionen, von Interviews, von Infoständen auch weitergeben kann. Okay, um es einfach nochmal zusammenzufassen, grundlegend für das Konzept, was du unterstützt, aber eben nicht alleine erarbeitet hast, ich nenne es jetzt mal das Konzept, welche der beiden Varianten das auch immer werden sollen, ist eben, dass nicht du alleine jetzt sagst, wie alles laufen soll, inklusive aller Aktionen, wie sie organisiert sein sollen, wann sie beginnen, wann sie enden. All diese Dinge kommen in diesem Konzept nicht vor, sondern du verteilst es auf die einzelnen Piraten, engagierst dich eben dafür, dass Koordination in dem Sinne gelebt wird, als dass du sagst, ich koordiniere nur noch das, was viele Piraten tun, und sprichst mit den Leuten und beauftragst auch durchaus Leute. Das wäre deine Aufgabe als Koordinator, habe ich das so? Ja, also vielleicht ein Formulierungspunkt. Ich verteile es nicht auf die Piraten, sondern ich sammle es. Also ich kommuniziere mit den Piraten, schaue, welcher Pirat welche Ideen hat, und ich sammle diese Ideen und versuche, jeden, mit dem ich in Kontakt komme, dabei zu unterstützen, bei dem, was er sich vorstellt. Und so gesehen bin ich eigentlich eher jemand, der die vorhandenen Energien noch zusätzlich eben in eine Hebelwirkung versucht reinzubringen, damit wir gemeinsam einen besonders intensiven und auch für alle Beteiligten richtig geilen, schönen und eben mutmachenden Wahlkampf machen können. Okay, Harald, fast Politikersprecher mal, aber... Wie verzeihe ich das? Ja, es ist so, wir müssen uns auch selbst motivieren, völlig klar. Und aus dieser Motivation muss eben Glaubwürdigkeit entstehen, die auch überzeugt. Ja, du machst das nicht für Geld, das macht dich glaubwürdig. Unter anderem, ja. Und unter anderem. Okay, Harald, mit dem Blick auf die Uhr, nicht nur deswegen wollen wir uns auf eine Dreiviertelstunde beschränken, du hast gleich einen Mumble-Termin in genau 16 Minuten. Genau, dann muss ich los. Deswegen, ja, dann weiß ich schon mal, dass du nicht mehr meiner teuren Getränke hier verzehrst. Das ist ein echter Vorteil für mich und zum Wohle. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Ich stelle das zeitnah online, damit sich die Leute das anhören können. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Koordinations-Mumble-Gespräch. Danke, danke. Und tschüss, ich hoffe, dass möglichst viele Piraten sich... Da steht ja schon auf. Zeigen. Alles klar, tschüss. Intro- und Outro-Musik Titan von Epic Soul Factory. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter www.extratobi.de.